Viertes Kapitel: Eine synoptische Zwickmühle. Eine synoptische Säule liegt zerborsten am Boden. Wird der zweite Pfeiler die kritische Belastungsprobe aushalten? Dieser zweite Pfeiler der Zweiquellentheorie ist, wie wir schon wissen, die sogenannte Rede- oder Logienquelle Q. Welche Beobachtungen haben die Forscher veranlasst, das einstige Vorhandensein einer solchen Redequelle als gesichert anzunehmen? Alle synoptischen Phänomene sind durch Vergleiche entdeckt worden. So führte denn auch das vergleichende Studium der Evangelien des Matthäus und Lukas auf die Tatsache hin, dass die beiden Synoptiker eine Masse Redestoff, Aussprüche Jesu, gemeinsam haben, der auffälligerweise bei Markus ganz fehlt. Wie ist das gemeinsame Vorkommen dieses bei Markus fehlenden Spruchmaterials in den Schriften des Matthäus und Lukas zu erklären? Dass mit dieser so einfach klingenden Frage ein schweres Problem vor uns hintritt, wird uns sogleich wieder bewusst, wenn wir uns erinnern, was für eigenartige Verhältnisse in den gemeinsamen Redepartien herrschen. Im Einleitungskapitel ist ja bereits darauf aufmerksam gemacht worden, dass sich das gerade synoptische Rätselfaktum im Bezirke der Logienmasse im Kleinen wiederholt. Einerseits besteht Übereinstimmung, andererseits trifft man, sowohl was die Form als auch den Inhalt angeht, auf bedeutende Verschiedenheit. Den neutestamentlichen Literarkritikern boten sich nun zwei aus der philologischen Handschriftenpraxis bekannte Wege zur Lösung des Logienproblems, wobei es in erster Linie darauf ankam, das Zustandekommen der Übereinstimmungen begreiflich zu machen. Erste Möglichkeit: Der eine der beiden Evangelisten hat das Spruchmaterial in der mündlichen oder schriftlichen Überlieferung vorgefunden und seinem Werke einverleibt. Der andere hat dann das Evangelium des Vorgängers kennengelernt und die Redepartien daraus abgeschrieben. Hier wird also angenommen, der zweite Evangelist habe den ersten gekannt und benutzt, die Bekanntschaftshypothese. Zweite Möglichkeit: Matthäus und Lukas haben beide unabhängig voneinander eine gemeinsame Vorlage Q abgeschrieben, die Unabhängigkeitshypothese. Ohne Frage erklärt auch diese zweite Annahme in der Theorie recht gut das Zustandekommen der Übereinstimmungen. Die Anhänger der Zweiquellentheorie haben sich für die zweite Möglichkeit entschieden, das heißt, sie haben als zweite Hauptsäule ihrer Theorie die Redequelle Q proklamiert. Der Kern dieser Q-Hypothese liegt in der Voraussetzung, dass der eine Synoptiker den anderen nicht gekannt und benutzt hat, dass sie also unabhängig voneinander die gemeinsame Logienquelle Q ausgeschrieben haben. Mit dem Zutreffen oder Nichtzutreffen dieser Voraussetzung steht oder fällt die zweite synoptische Hauptsäule Q. Noch einmal: Ergibt sich, dass Matthäus den Lukas oder Lukas den Matthäus gekannt und ausgeschrieben hat, dann ist der Quelle Q jede Daseinsberechtigung entzogen. Wenn die Vertreter der Zwei-Quellen-Theorie mit aller Entschiedenheit leugnen, dass Bekanntschaft zwischen den beiden Synoptikern besteht, so darf vermutet werden, dass sie triftige Gründe für ihre Behauptung beizubringen vermögen. In der Tat lässt sich eine ganze Reihe durchschlagender Gründe anführen. Feine Behm macht zum Beispiel auf folgende Punkte aufmerksam: Dass Lukas seine Redestoffe unmittelbar aus Matthäus oder umgekehrt Matthäus aus Lukas geschöpft haben sollte, ist ausgeschlossen. Wie wäre wohl Lukas dazu gekommen, wenn ihm die lange Bergpredigt des Matthäus vorlag, dieses Ganze zu zerschlagen, ein Stück davon für seine kurze Bergpredigt zu verwenden, im Übrigen aber den Stoff über verschiedene Kapitel seines Evangeliums zu verteilen? Umgekehrt: Was könnte Matthäus bewogen haben, wenn er das ganze Gleichniskapitel Lukas 15 las, nur das Gleichnis vom verlorenen Schaf aufzunehmen, nicht aber die Gleichnisse von der verlorenen Drachme und dem verlorenen Sohn? Der Leser macht hier mit ungemein wichtigen Vergleichsbeobachtungen Bekanntschaft. Zum Beispiel: Die allbekannte Bergpredigt steht als geschlossenes Ganzes nur bei Matthäus. Im Lukas-Evangelium dagegen finden wir diese große Moralrede wie von mutwilliger Hand in kleine Stücke zerrissen und über viele Kapitel wie Trümmermassen zerstreut. Was soll man von dieser Erscheinung halten? Hätte Lukas das Matthäus-Evangelium gekannt und benutzt, dann müsste man ihm grenzenlose Willkür und Pietätlosigkeit unterstellen. Denn er hätte es fertiggebracht, die von Matthäus als wahr überlieferte wichtigste Jesuspredigt wie ein beliebiges profanes Redestück zu bewerten und gleichgültig zu zerpflücken. Eine derartige Willkür und Respektlosigkeit trauen selbstkritische Theologen urchristlichen Autoren nicht zu. Schon ein Profanschriftsteller würde sogar eine gleichgültige Vorlage kaum so unsinnig behandeln. Hätte Lukas den Matthäus gekannt und war er gewillt, die Bergpredigt überhaupt seinem Evangelium einzuverleiben, dann hätte er die in den Gemeinden wohlbekannte und sanktionierte Bergrede unbedingt in ihrer geschichtlich gegebenen Geschlossenheit übernommen. Ergebnis: Lukas hat den Matthäus nicht gekannt.